Hallo Guttenberg. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özvalı. Ich bin auf dieser Station Astana-Arzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Alles in Ordnung für Sie? Ja, natürlich, Herr Doktor. Okay, als erstes benötige ich ein paar persönliche Daten, dann können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Ich heiße Tobias Beckers. Tobias Beckers. Herr Beckers, könnten Sie bitte Ihr Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, natürlich. Tobias ist Ja. Tobias Ja. Okay. Beckers. Buchstabiert sich B C K R S Beckers. Am Ende ist. Ja, am Ende S wie Samuel. Okay, vielen Dank. Herr Beckers, wie alt sind Sie? Ich bin 42 Jahre alt. 42 Jahre alt. Wann sind Sie geboren? Am 1. Februar 1984. 1. Februar. Ja, genau. Okay, vielen Dank. 84. Okay, vielen Dank. Herr Beckers, wie groß sind Sie? 171 Zentimeter. 71 Zentimeter. Okay. Wie viel wiegen Sie? Ungefähr 84, Entschuldigung, 70, 60. Okay. 64 Kilo. 64, ja. Okay. Vielen Dank. Was für Sie zu uns heute? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Doktor, also ehrlich gesagt, schlagt mein Herz richtig schnell, Herr Doktor. Ich spüre auch Herzklopfen und so ein enge Gefühl in der Brust. Herzschlagen und enge Gefühl. Seit wann haben Sie diese Beschwerden, Herr Becker? Seit heute Morgen. Heute Morgen. Ja, diese. Herr Doktor, woher kommt eigentlich Herzrasen? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ja, für die Herzrasen, wir könnten viele Ursachen haben. Wir führen ein paar Fragen stellen. Dann können wir widersprechen. Und Herzschlagen und enge Gefühl haben Sie seit heute Morgen und Ja, seit heute Morgen. diese Beschwerden plötzlich oder langsam aufgetreten? Plötzlich aufgetreten. Bekomme ich denn eine Krankschreibung? Ich kann so nicht arbeiten, Herr Doktor. Ja, natürlich, Sie sind schon hier. Ja. Krankschreibung. Ja, deswegen, Sie sind schon hier, bei der Notaufnahme. Ja. Okay, danke. Deswegen, ja. Und Sie haben schon gesagt, kann ich nicht so gut hören. Langsam auftreten. Haben Sie gesagt, oder? Diese Herz schlagen. Ja. Plötzlich, Herr Doktor, seit heute Morgen, plötzlich ist sie plötzlich angefangen. Ja, und deswegen bin ich hier. Ja, plötzlich Und angefangen. vielleicht wissen Sie, vielleicht möchten Sie wissen, ich habe auch Bauchschmerzen, Herr Doktor. Ja, noch Bauchschmerzen. Ja. Die Bauchschmerzen sind die gleichzeitig, oder? Nein. Seit etwa 3 Tagen habe ich Circa 3 Tagen. ja diese Schmerzen. Okay, 3 Tage. Sie haben Bauchschmerzen. Ich habe das notiert. Und Herr Becker, gibt es eine bestimmte Auslöser für den Herzrasen? Also weiß ich nicht, Herr Doktor. Ja, haben Sie Atemnot? Na, no, aktuell Nein. Gott sei Dank. Ich kein. nicht. Im Moment, Herzrasen ist dauerhaftig, oder? Haben Sie noch Herzrasen? Ich kann nicht genau beschreiben, Ja. aber leide ich darunter. Ja. Aber im Moment besser. Ja. Ich fühle mich besser. Okay, haben Sie noch Brustschmerzen? Das habe ich nicht. Okay, kein Brustschmerzen. Alles gut. Und Aber ich habe Herr, Bauchschmerzen, Herr Doktor. Bauchschmerzen. Herr Becker, ist das erste Mal aufgetreten oder vorher haben Sie ähnliche Beschwerden? Eigentlich schon seit 10 Jahren immer wieder. 10 Jahre, ähnliche Ja, Beschwerden. früher waren sie schwächer, vielleicht ja schwächer, aber es wird langsam immer schlimmer. Mit der Zeit immer schlimmer geworden. Schlimmer, ja. Ja. Ich würde gerne wissen, Herr Beckers, Herzrasen und Bauchschmerzen immer gleichzeitig da oder gibt es. Nein, Herzrasen zum ersten Mal habe ich bemerkt, Ja, aber Bauchschmerzen habe ich seit langem. Und ja. vor 3 Monaten hatte ich deswegen eine Magenspiegelung bei meinem Hausarzt, Herr Jetzt Doktor. vor 3 Monaten. Da war Ja. ja wegen wegen dieser Bauchschmerzen, Herr Doktor. Da war angeblich alles unauffällig, Herr Doktor. Unauffällig, unauffällig. Ja, Okay. diese Magenspiegelung meine ich. Haben Sie das Ergebnis dabei, oder? Herr Doktor, aber ich kann den Namen von meinem Hausarzt Ihnen geben. Ja, okay. Wie Ja, heißt Ihrem Hausarzt? Frau Müller. Frau Müller, okay. Ja. Ja, ich werde mit Frau Müller in Verbindung setzen. Okay, kein Problem. Und dann könntest du bitte die Bauchschmerzen genau beschreiben, wie dumpf, Natürlich. kolikartig und brennend stehend. Wie würden Sie diese Schmerzen beschreiben? Herr Doktor, ich würde sagen, drückend und manchmal kolligartig. Drückend und Ja. Herr kolikartig. Doktor, ja, ich habe mich daran erinnert, besonders nach dem Essen habe ich diese Schmerzen. Das fing an, nachdem ich im Thai-Restaurant war. Ich habe dort Wann? Tofu. Ja, ich habe dort Tofu mit Reis und Gemüse gegessen. Wissen Sie, was das Ja, ist? Tofu in eine thailändische Speisen, ich vermute. Meine Frau hat mich übrigens gezwungen, dorthin zu Ja. gehen. Ich wollte eigentlich lieber etwas anderes essen, aber das habe ich gegessen. Ja, Dann ich verstehe. ja, danach habe ich das bekommen, habe ich diese Okay, Schmerzen bekommen. ich verstehe. Wann haben Sie das gegessen? Tofu? Ja, vor 3 Tagen, ja. Vor 3 Tagen. Bevor ich diese Schmerzen bekommen habe, ja. Okay. Herr Becker, ein Strandschmerzen irgendwohin aus? Eigentlich nicht. Die Schmerzen sind auf dem Bauch oder Magen. Hier, Herr Doktor, im Ja, Oberbauch. Oberbauch. Ja. Am Bauch, okay. Oberbauchschmerzen seit 3 Tagen. Okay. Gibt es etwas, das dich Schmerzen verstärkt oder lindert. Das habe ich nicht bemerkt. Nachdem, Sie haben schon gesagt, nach dem Ja, ich kann Verzehr, sagen, der Schmerzen. Herr Doktor, entschuldigen für die Unterbrechung, aber ich habe auch Übelkeit und wenn ich mich übergebe, fühle ich mich besser. Vielleicht kann es eine Linderungsfaktor sein für Sie. Ja, okay. Nach dem Übergeben der Schmerzen geht ein bisschen besser. Okay, ich habe das notiert. Und Herr Becker, Ihre Frau oder Ihre Kinder hat auch ähnliche Beschwerden seit 3 Tagen oder nur bei Ihnen? Wie bitte? Gibt es noch jemand, gleiche Essen gegessen? Zum Beispiel Ihre Frau hat Tofu Nein. gegessen, oder? Nein, ja, sie hat auch gegessen, auch Tofu gegessen, aber sie hat Na, keine solche Beschwerden. keine solche Beschwerden. Okay, Ja. vielen Dank. Und Sie haben schon gesagt, vor 3 Monaten wegen ähnlicher Beschwerden bei Ihrem Hausarzt einen ÖGD durchgeführt wurde. Was ist ÖGD, Herr Doktor? Sie haben Magenspiegelung gesagt. Okay, ja. Aber Genau. Wagenspiegel. das war unauffällig. Okay. Herr Becker, wie stark sind die Schmerzen? Wie beschreiben Sie? Nur kein Schmerzen, sehen sehr, sehr starke Schmerzen entspricht. Wie würden Sie mir die Schmerzen beschreiben auf einer Schmerzskala? Herr Doktor, etwa 3 von 10 kann ich so sagen. Nach dem Essen etwas stärker. Und wie stark nach dem Essen? Vielleicht 4 oder 5, Vier, aber vier, vier oder fünf. bestimmt stärker, ja. Okay, haben Sie noch dagegen ein Medikament eingenommen, oder? Nein, Herr Doktor. Okay. Herr Becker, haben Sie Fieber? Entschuldigung, ich Ah, muss, Herr Doktor, einen Moment. Eine. Herr Becker, haben Sie Fieber? Kann ich nicht hören, leider. Ich denke, Bluetooth ist aktiv. Okay, hören Sie mich gut? Kann ich Sie nicht gut hören. Nee, leider habe ich nicht gehört. Ich denke, ja. Hallo, Herr Becker. Kannst du mich hören? Ja, sehr gut. Okay. Entschuldigung. Ja. Okay, vielen Dank. Und eine Frage vergessen. Okay. Herr Becker, haben Sie noch gesagt, kein Fieber, Schüttelfrost, Nein, ich habe kein Fieber, Herr Doktor. Nachschmeiß? Schweiß auf Schweiß Habe ich nicht bemerkt, ja. auf Und gibt es, haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Das habe ich nicht bemerkt, aber manchmal leide ich Durchfall, Herr Doktor. Ich habe jetzt, ich habe, Entschuldigung, ich leide darunter jetzt, seit gestern. Durchfall seit Ja, gestern. ja, ja. Durchfall seit gestern. Wie sah es aus? Der Stuhl ist eher breiisch und flüssig, Herr Doktor. Ja, Und auch dunkelbraun, aber gibt es kein Blut? kein Blut. Ja. Okay. Und haben Sie noch Probleme beim Wasserlassen? Haben Sie etwas bemerkt? Frequenten, Nee, ja. okay. Aber Haben Sie. vielleicht, Herr Doktor, möchten Sie auch wissen, ich kann mich auch schlecht konzentrieren auf irgendetwas. Seit wann haben Sie Konzentrationsstörung? Ist Ist eine, dauerhaft oder? ich weiß nicht, dauerhaft, wenn ich, ja, manchmal leide ich darunter. Manchmal, okay. Ja. Okay. Fühlen Sie sich müde oder Ja, ich fühle mich auch müde. schlafen Sie gut in der Nacht? Haben Sie Probleme ein- oder durchschlafen? Herr Doktor, wegen dieser Schmerzen kann ich nicht gut schlafen. Während des Schemas. Ja. Okay. Okay, vielen Dank. Leiden Sie an irgendwelche Erkrankung, Herr Becker? Zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder? Herr Doktor, ich habe übrigens Fersenschmerzen. Wissen Sie, wo genau die Ferse ist? Fersenschmerzen, ja. Ja. Könnten Sie sich das vielleicht anschauen? Ja, natürlich. Am Ende das Okay. Gespräch, ja, ich werde Sie alle. Ja, ich frage mich, ob man das operieren muss. Ja. Okay, Herr Doktor. Ja, Sie haben nach meinen Krankheiten gefragt. Ich Ja. habe Blutdruck seit 2 Jahren. 2 Jahre, Sie haben Blutdruck, Bluthochdruck, Ja, meinen Sie? Bluthochdruck, ja, natürlich. Bluthochdruck, meinen Sie? Gibt es noch etwas? Nein, Herr Doktor. Andere. Fersenschmerzen Ja, ist ja. ja dauerhaftig, Das. chronisch, meinen Sie? Ja, wenn ich laufe, ja, Wegen leide dieser ich dann. Beschwerden waren Sie schon einmal bei Ihrem Hausarzt, oder? Nein, Herr Doktor. Ja. Gibt es keine bestimmte Diagnose? Nein. Haben Sie für sich Schmerzen? Okay. Nehmen Sie Medikament gegen Bluthochdruck? Natürlich, Herr Doktor. Ich nehme Nebivolol und Amlodipin. Nebivolol und wie viel Milligramm wissen Sie? Nebivolol ist 2,5 Milligramm und auch Amlodipin 2,5 Milligramm. 2,5 Milligramm. Beide Ja. 2,5 Milligramm. Herr Interessant. Doktor, ist Bluthochdruck eigentlich erblich? Ja, könnte sein, aber gibt es viele verschiedene Ursachen, zum Beispiel Lebensstil, Rauchen, Alkohol trinken, Sport treiben, Gewicht reduzieren. Gibt es viele, viele verschiedene Ursachen, nicht nur erblich. Und haben Sie schon mal operiert, Herr Becker? Herr Doktor, Würden Sie schon mal? ja, ich hatte Mandelentfernung. Ja, Mandelentfernung. weil Wann? ich 11. Jahre war. 11. Ja. Elf Jahre war, Entschuldigung, ja. Nein. Elf, ja. Okay, das war Komplikation also da. Nach dem Operation habe ich viel geschlafen, Herr Doktor. Hatte ich Übelkeit und musste ich mich übergeben. Ja, ich verstehe. Ich Ist habe das auch normal? Oder? ja, nicht normal, aber nicht so schlimm. Manchmal könnte es so sein, ja. Okay. Können wir es so sehen, ja, nach dem Vollnarkose. Ist es möglich? Okay, gibt es noch andere Operationen? Nein. Ja, Ich okay. hatte nur mal Mandelentfernung. Okay. Herr Beck, haben Sie Allergien? Ich habe Erdnussallergie, Herr Doktor. Erdnussallergie. Ja, Wie wenn ich äußern Sie sich? wie bitte? Wie äußern Sie sich? Ja, wenn ich Erdnüsse esse, bekomme ich dann Brennen im Mund, Schwitzen und Juckreiz. Immun, Schwitzen, Juckreiz, Hautausschlag oder? Nein, das habe ich nicht bemerkt, aber diese drei habe ich. Okay. Okay. Herr Becker, nehmen Sie regelmäßig gegen Bluthochdruck Nebivolol und Amlodipin. Sie haben schon gesagt. Und gibt es noch andere Medikamente? Gelegentlich oder regelmäßig? Doktor. Kein. Zum Beispiel ein Magenschutz. Doktor, wie gesagt, habe ich keine anderen Medikamente. Okay, ich verstehe. Oder nehme ich nicht kein andere Medikament ein? Okay, sind Sie vollgeimpft? Ja, Herr Doktor, gegen auch Corona und Corona. Pneumokokken und Influenza. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein, Herr Doktor. Eine Käsestelle. Und Herr Becker. Leben Ihre Eltern noch? Herr Doktor, ja, Sie leben, aber Sie leben noch, aber Sie haben manche gesundheitliche Probleme. Mein Vater hat auch Bluthochdruck Ja. und Grunerst, Gurneşte, okay. Grunerst ja. Unter Kontrolle oder? Ich hoffe es, ja. Okay. Er hat mit 63 Lebensjahren einen Herzanschlag erlebt. Er hat, ja. Wann haben wir gesagt? Ich habe nichts. Weil er 63 Jahre alt war. Entschuldigung, als. Ja, okay. Herzinfarkt. Erlitten. Okay, und? Ihre Herr Mutter? Doktor, ist Grunerst erblich? Ja, könnte sein, aber ehrlich gesagt kann ich nicht genau sagen. Sie sollen für diese Thema mit einem Augenarzt sprechen. Ja. Kann ich nicht genau sagen. Ja, könnte sein. Und meine Mutter hat Alterszucker, Herr Doktor. Alter, sogar. Ja, und sie hat auch Hühnerauge. Hühneraugen. Ja, soll sie auch Augenarzt besuchen? Für dich Hühneraugen? Ja. Augen? Ja, sie sollen einen Orthopäden aufsuchen, ich denke. Okay. Herr Becker, haben Sie Schwester, Herr Becker? Ja. Geschwister, haben Sie Geschwister, Herr Ja, Becker? Herr Doktor, ich habe eine Schwester. Eine Schwester, ist sie gesund? Nein, Herr Doktor, sie leidet Magen-Darm-Problemen. Magen-Darm-Probleme. Ja. Okay. Herr Becker, sind Sie verheiratet? Ja, Herr Doktor, ja, ich bin verheiratet. Ja, haben Sie schon gesagt. Und haben Sie Kinder? Wie viele Kinder haben Sie? Ja, wir haben eine 6-jährige Tochter. 6-jährige Tochter. Was machen Sie beruflich? Ich bin Kommunikationsdesigner. Ich arbeite Vollzeit, Herr Doktor, aber zum Glück bin ich damit zufrieden, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Kommunikation. Designer. Okay. Herr Bettler, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Herr Oder? Doktor, vielleicht möchten Sie, ob ich rauche oder ob ich trinke, ob ich rauche. Ja. Entschuldigung, Sie haben recht. Ja. Habe auf meinem Blatt keine Noxen geschrieben. Ja, deswegen vergesse ich. Und rauchen Sie? Nein, Herr Doktor, ich rauche nie. Nein, nicht rauchen. Trinken Sie Alkohol? Naja, vielleicht 2 bis 3 Gläser Schnaps oder Wein am Abend. Am Wochenende etwas mehr. Etwas mehr. Zwei oder drei Gläser Wein am Schnaps Abend. trinke ich. Am Abend, okay. Am Wochenende noch mehr. Ja, Denke ich. Okay. etwas mehr. Meine Frau sagt immer, ich sei ein Schluckspecht. Wissen Sie, was das heißt? Oder denken Sie auch, dass ich Schluckspecht bin? Ja, ich denke nicht so. Ja, das ist nicht so. Ich denke, das so nicht. Aber ja, könnten Sie bitte einmal versuchen, Ihre Alkoholkonsumierung ein bisschen reduzieren. Okay, ich versuche, Herr Es Doktor. wäre besser für Ihre Gesundheit und besonders Magen, Darm. Und Essengewohnheit. Und vielen Dank, Herr Becker. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Danke für die Gedanken. Haben Sie noch Fragen? Nein, Herr Doktor, was habe ich? Was denken Sie? Und Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie am Ende meine Herzrasen erklären oder die Gründe dieser Herzrasen erklären. Ja, Herr Becker, ich Oder habe was habe eine, ich? Ja, Hauptsache ich meine Bauchschmerzen ja, ich habe und einen Verdacht. Herzrasen. Ja, ich habe einen Verdacht auf, den Magen- und Darmempfindlichkeit. Aber das bleibt nur eine Vermutung. Ich werde Ihren Körper untersuchen und dann ein paar Blut abnehmen, dann gegebenenfalls einen Ultraschall durchführen und auch gegebenenfalls einen gastroenterologische Konsil anfordern. Dann ich werde mit Ihrem Hausarzt, Ihrer Hausarzt, Frau Müller, haben Sie schon gesagt, in Verbindung setzen. Ich brauche Ihre Magenspiegelungsergebnisse. Und dann können wir, sobald das Ergebnis vorliegen, können wir wieder über diese Thema besprechen. Okay, Herr Doktor. Warum sind mein Magen und Darm empfindlich, Herr Doktor? Sie haben so gesagt. Ja, Vielleicht kann es sein, dass wegen Stress zu Hause sein. ja, natürlich, ja, Ich natürlich. streite mit meiner Frau immer. Ja, Ich habe viel Stress zu Hause. könnte dafür Ja, genug Sie sein. haben nicht gesagt, aber Sie gefragt, aber ich habe viel Stress zu Hause. Obwohl ich bei der Arbeit keinen Stress habe, habe ich viel Stress zu Hause. Ja, entschuldigen Sie. Ich verstehe Sie. Sie haben seit circa 10 Jahren ähnliche Beschwerden. Und dann Sie sind nicht Raucher, aber täglich trinken Sie 2 oder 3 Gläser Wein am Abend. Und Sie haben Oberbauchschmerzen vor 3 Monaten bei Ihnen einen Magenspiegelung durchgeführt wurde, aber keine auffälligen Ergebnisse. Und deswegen habe ich so gedacht, meine Vordiagnose, eine Magen-Darm-Empfindlichkeit Okay, danke. gibt. Aber können wir weitere Untersuchungen durchführen? Dann, ja, sobald alle Ergebnisse vorliegen, können wir wieder besprechen. Alles in Ordnung? Ja, danke, Herr Herr Doktor. Becker. Vielen Dank, Herr Becker. Danke. Bis dann. Okay, bis dann. Bis gleich. Ja. Das war's, Oberärztin. Okay, Frau Pekka, Kummer, Sesi. darf ich ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Ja, bitte schön. Für die Patient. Ja. Für Herr Beckers. Ja, Herr bitte schön. Beckers, strahlen Ihre Schmerzen irgendwohin aus, zum Beispiel in den Unterbauch oder ins Hals? Danach wurde gefragt. Ja, ich habe keine solche Beschwerden. Ohne. Ja, keine Ja, es Ausstrahlung, tut habe mir ich sehr gesagt. leid. Ich habe akustisch nicht gut gehört. Okay. Und haben Sie Gewichtsveränderungen in der letzten Zeit? Nein, es ist ja, ist es, es ist immer stabil. Okay. Wann war Ihre letzte Blutdruckmessung? Ich meine, kontrollieren Sie Ihre Blutdruck regelmäßig? Ja, ich achte darauf. Und das war normal. 120 zu 70. Wann war diese? Vor 2 Tagen. Das ist gut. Und haben Sie etwas gegen Nahrungsmittel Unverträglichkeit, zum Ja, Beispiel Laktose? wenn ich etwas Scharfes esse, bekomme ich manche Probleme wie wie Durchfall, Übelkeit Okay. und Gestern Bauchschmerzen auch. Essen war auch mit Scharfes. Was denken Sie? Wie bitte? Gestrige Tofu war Scharfes, oder? Ja, es gibt Gewürze, aber nicht so scharf, ja. Okay, Es gab vielen Dank. Gewürze, aber nicht so scharf, ja. Vielen Dank für die Information. Ja. Kling, kling. Können Sie mal hier, ja, hallo? Guten Morgen, Ja. Frau Müller aus dem Labor. Guten Morgen, Frau Müller. Wert von Frau Bergheim. Ja, Frau Bergheim. Kaliumwert von 2,6 Millimol pro Liter. Könnten Sie diese Werte bitte Ihre Operarztin weiterleiten? Ja, natürlich, Frau Müller. Vielen Dank für die Information. Okay, guten Tag, tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag, Frau Oberstin. Woher kommen Sie, Herr Özyurlu? Ich komme aus der Türkei, Frau Okay. Oberstin. Ja. Seit wann sind Sie in Deutschland? Circa 3 Jahren bin ich in Deutschland mit meiner Familie. Okay. Was haben Sie bisher in Deutschland gemacht? Habe ich Deutschkurs alle Niveau B1, B2 und Fachsprachprüfungskurs gemacht, ne, und sowie dreimalige Hospitation. Okay, welche Fachrichtungen haben Sie Hospitation gemacht? In welchen Fachrichtungen? Ja, Gastroenterologie, Urologie und Allgemeinchirurgie. Okay, haben Sie etwas bemerkt, ob es einen Unterschied zwischen Türkei Gesundheitssystem und Deutschland Gesundheitssystem gibt? Wie soll ich sagen? Ja, Ihr Gesundheitssystem als uns bisschen gut kontrolliert werden. Ja, bei uns Gesundheitssystem ist nicht so gut kontrolliert und Patientenbelastung sehr hoch als Ihnen. Und ja, ich bewundere mich Ihren Gesundheitssystem. Ich bewundere sich Ihren Gesundheitssystem und Versicherungssystem. Okay. Haben Sie Erfahrung in der Türkei? Ja, bin ich circa 13, seit 13 Jahren Facharzt für die Urologie und ich arbeite in der Türkei. Ich habe in der Türkei über Uro-Onkologie gearbeitet, aber seit circa 3 Jahren bin ich arbeitslos in Deutschland. Ja. Möchte ich wieder als Arzt in Deutschland In meine welchen Berufung Fachrichtungen würden Sie gerne arbeiten? Wieder in Urologie machen? oder in Ja, anderen Fachrichtungen? natürlich, in meinem Bereich weiter ich wieder fortführen. Möchte ich Okay, wieder was haben fortführen. Sie noch heute für uns? Ich habe eine Patientin, einen Patienten. Es geht um Herrn Tobias Becker, 42 Jahre alt, geboren am 1.2.1984. Und bevor Sie mir über Ihre Patienten vorstellen, können Ja. Sie noch anderes Wichtiges mitteilen? Da habe ich leider vergessen. Ja, bevor ich meine Patienten vorstellte, ich möchte mit Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Gerade Frau Müller aus dem Labor angerufen. Frau Bergheim, einen Kaliumwert 2,6 Millimol pro Liter. Dieser Wert deutlich erniedrigt und entspricht einer Hypokaliämie. Was ist die häufigste Ursache für Häufigste Hypokalämie? Ursache meistens Diuretika, die Einnahme der Diuretika und Diarrhoe, Erbrechen und Alkalose. respiratorische und metabolische werden Ursache sein, könnte Ursache sein. Und die Befunde, Muskelschwäche, Kraftverlust, Krampf, Reflexstörung, Schwächung, Obstipation und am wichtigsten Kammerflimmern. Kammerflimmern. Wie können Sie die behandeln? Leichte Formen nehmen wir unter über 2,5. Kaliumreiche Ernährung, zum Beispiel Obst und Obstsaft, Bananen. Aber bei der schweren Formen, engmaschig EKG und Monitorisation, Kaliumkontrolle mit parenteral Calciumchlorid behandelt werden. Okay, was haben Sie noch? Ich habe einen neuen Patient. Es geht um Tobias Becker. 42 Jahre alt, 1.2.1985 geboren, 1,71 Meter groß und 64 Kilo. Herr Beckers stellt sich heute bei uns seit gestern Abend plötzlich aufgetretene Herzschlagen und enge Gefühl. Patienten, laut Angaben der Patienten hat er seit 3 Tagen Bauchschmerzen. Sie berichtete, das sind die ähnliche Beschwerden circa 10 Jahren gibt. Aber mit der Zeit diese Beschwerden schlimmer geworden. Sie Sie berichtet oder er? er, Entschuldigung, ja, er. Er berichtete, die Beschwerden mit der Zeit schlimmer geworden. Er berichtete vor 3 Monaten bei ihrem Hausarzt, bei ihm einen Magenspiegelung durchgeführt wurde. Die Schmerzcharakter sind drückend und kolikartig. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Er gab an, dass die Schmerzen besonders nach dem Essen auffällig. Schmerzintensität liegt bei 3 von 10 auf einer Schmerzskala. Nach dem Verzehr Schmerzintensität 4 von 10 beiliegt. Begleitend ist Übelkeit, besonders nach dem Verzehr, auffällig, seit 3 Tagen, gleichzeitig Durchfall. Das sieht wässrig, dunkelbraun und breiig aus, ohne Blut. Vegetativ anamnestisch wegen der schmerzbedingte Schlafstörung und Konzentrationsstörung. Vegetativ anamnestisch gab er an, eine Konzentrationsstörung und schmerzbedingte Schlafstörung, bis auf unauffällig. Gewichtsveränderung würde verneint. Bei der Vorerkrankung Anamnese, sie erleidet dann arterielle Hypertonie und er hat eine Fersenschmerzen. Bei der Voroperationen erwähnte sie mit 18. Lebensjahr bei ihm wurde eine Tonsillektomie durchgeführt. Bei der allergischen Anamnese erwähnte sie eine Erdnussallergie. Er reagiert mit Juckreiz und Schweißausbruch. Bei medikamentös, er nimmt regelmäßig Nebivolol 2,5 Milligramm und Amlodipin 2,5 Milligramm täglich morgens. Er ist Nichtraucher. Alkoholkonsum wurde 2 oder 3 Gläser Wein am Abend täglich wurde bejaht. Drogenkonsum, leider habe ich nicht gefragt. Die familiäre Anamnese gibt arterielle Hypertonie und grüner Star beim Vater. Auch mit 68. Lebensjahr hat der Vater Herzinfarkt erlitten. Bei der Mutter Diabetes mellitus Typ 2 bekannt. Er hat eine Schwester. Die Schwester hat Magen-Darm-Probleme. Er ist verheiratet, hat eine Tochter. Er ist Kommunikation-Designer. Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Reis-Magen-Syndrom. Wofür spricht Ja, Reizmagen-Syndrom? chronische Bauchschmerzen. Die Bauchschmerzen kommt nach dem Verzehr. Circa 10 Jahren hat er ähnliche Beschwerden. Vor 3 Monaten bei ihrem Hausarzt einen Magenspiegelung durchgeführt wurde. Das Ergebnis war unauffällig und die Schmerzcharakter ist drückend, kolikartig. Und nach dem Verzehr ausgeprägte Übelkeit und Durchfall entspricht dafür. Meine. Hat er Stress bei der Arbeit Ja, oder Arbeitgeber? noch, er hat schon gesagt, er hatte er hatte zu Hause viel Stress, er hatte mit ihrer Frau etwas Probleme und ja, auch Alkoholprobleme und bei ihrem Schwester hatte ähnliche Beschwerden. Okay. Was hat seine Frau ihm gesagt wegen Alkoholkonsum? Schluck. Ich habe vergessen. Schluckspekt, oder? Schluck. Spekt. Schluckspekt, ja. Schluckspekt habe ich Was bedeutet Schluckspekt? nicht. Alkoholiker, alkoholsüchtig. Dann. Okay. Was ist Ihre Schluckspekt. Differentialdiagnose? Spät. Differenzielle diagnostisch kommen Gastroösophageal-Reflux Krankheit, Refluxkrankheit und Akut-Koronarsyndrom in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, ich würde Entschuldigung, gastroösophageal Refluxkrankheit und Akut-Koronarsyndrome. Akut koroner Ja. Der sendromu. Patient hat Leidet er unter Luftnot, Brustschmerzen? nee, der Patient leidet nicht an, aber am Anfang, er hat gesagt, seit heute Morgen, er hat Herzschlagen und enge Gefühl. Und der Patient Okay, 42 Jahre alt. was denken Sie daran, warum er einen Herzschlag, Engegefühl, Probleme hat? Ja, Schon haben kann, oder? das bleibt nur eine Differentialdiagnose, um eine Herzursache zu ausschließen. Ja, ist das für mich sehr wichtig. Ja, deswegen möchte ich diese Optionen ausschließen. Ja, Sie haben recht. Ja. Ich habe eine andere Frage gestellt. Ja. Was denken Sie, warum er einen Herzschlag oder Engegefühl-Probleme haben kann? Ja, der Patient 42 Jahre alt und der Vater hat einen Herzinfarkt gesichtet. Und der Patient hat seit heute Morgen Herzschlagen, enge Gefühl und Alkoholkonsum. Ja, deswegen könnte ein Akutkoronarsyndrom sein. Ja, aber ich möchte hören, ja, er hat viel Stress. Ja, Stress kann Stress. auf Ja. schnelle Herzschlagprobleme verursachen. Auch Schmerzen kann auf schnelle Herzschlagprobleme Herzrasen, ja, verursachen. Herzrasen, ja. Ja. Und er klagt über Durchfall. Ja. Hat er erbrochen? Ja, erbrochen? Nee, hat. Nee. Ja, erbrochen auch nach dem Presser. Auf Elektrolytstörungen erbrechen und Durchfall kann Elektrolytstörungen verursachen und Elektrolytstörungen oder Elektrolyten Veränderungen ist auch die Ursache für Herzschlag. Ja, natürlich. Schnelle Herzschlag. Ja. Okay. Ja, ich möchte diese Antwort hören bezüglich Ihrer Patienten. Ja, Ja? Sie haben recht und ja, natürlich, die Diagnose ist Reizdarmsyndrom. Erste Maßnahme, erste Stelle steht, ist Stress, aber ich habe immer vergessen. Nein, eigentlich gesagt, bezüglich, nicht bezüglich seiner Diagnose, bezüglich seiner Beschwerden. Ja, Stress ist eine Beschwerde, Durchfall, Erbrechen, eine Beschwerde und Schmerzen eine Beschwerde. Alle diese Beschwerden können Herzschlagprobleme, schnelle Herzschlagprobleme verursachen. Ich möchte diese Antwort hören. Ja, okay. Das ist eine sehr, sehr breite Frage. Was könnte für den Herzschlag oder Herzrasen verursachen. Sehr, sehr große Ja, Sie haben recht. Thema. Und ja, dann gibt es Elektrolyteverlust, Flüssigkeitsverlust und Schmerzen und Stress. Ja. Ja, ich meine bei diesem Falle. Ja, okay. Meine bei diesem Falle. Deswegen möchte ich nur die Beschwerden des Patienten hören. Oh, vielen Okay, Dank. Danke für bitte die weiter. Information. Ja. Und ich würde gerne als erstes eine körperliche Untersuchung durchführen, dann ein Blut für das Labor abnehmen. Bei der Labor Blutbild, Nieren und Leber, Werte und Entzündungswerte, Herzenzyme bestimmen lassen oder kontrollieren lassen. Und ich schreibe eine in Ruhe EKG und habe ich noch Herzenzyme gesagt oder? Ja. Ja, okay. In Ruhe EKG und dann ich werde mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen für die das Ergebnisse das Ergebnis von bisherigen Magenspiegelung, also Fibrogastroödemoskopie. Und wenn es nötig ist, eine neue Ösophagogastroduodenoskopie verabreichen, eine gastroenterologische Konsil anfordern. An welche Situation oder an welche Beschwerden würden Sie noch einmal Magenspiegelung veranlassen? Blutung, wenn eine neue Blutung, Gewichtverlust, Schmerzintensitätssteigerung und Gewichtverlust, Schmerzintensitätssteigerung, noch Und familiäre Belastung. familiäre Belastung. Ja, das reicht. Meistens ja. Die Veränderung der Beschwerden. Ja, Veränderung der gibt es sechs oder sieben Schritte, aber habe ich nicht. Aber Sie müssen nicht alle Ursachen nennen. Ja, ein paar. Blutungen, Gewichtsveränderungen, B-Symptomatik, genetische Belastung und Veränderung der Beschwerden. Ja, das ist recht. Okay. Als Therapie würde ich gerne diese Patienten ambulant behandeln. Diese Patient würde ambulant behandelt werden. Als Initialtherapie Analgetika, Antispasmolytika und Protonpompa-Hemmer. Verschreiben und dann Lebensstilveränderung und Alkoholkarenz und Ernährung, Einstellung und Patientenschulung ist sehr wichtig für mich. Okay. Natürlich viel Wasser, Flüssigkeit, Wasser trinken oder Flüssigkeit konsumieren. Okay. Vielen Dank, Herr Özyurova. Ekrem abi, soruları zaten az sonra genel olarak konuşuyor olacağız. Orada hani kendinize göre soruları nasıl düzenleyebileceğinize dair fikriniz olur. Vorstellung yaparken orada da sistematik bir şekilde Vorstellung yapmak çok önemli. Mesela siz bugün Herz rasını söylediniz, sonra Bauchschmerzen söylediniz. Sonra işte 10 yıldır var, doktora gitmiş şöyle böyle dediniz. Sonra Bauchschmerzen'la ilgili şikayetlerini hani söylediniz. Normalde işte bu hasta ilk Herz rasına geliyor. Engegefühl ile geliyor. İlk onu tanıtırsınız. Sonra Bauchschmerzen'la geliyor. Bauchschmerzen'ı tanıtırsanız her şeyini söylersiniz. Ondan sonra Enlihe Beschwerden en sonunda genelde söylenir işte. Bundan dolayı da doktora gitmiş, doktorda da sonuç yokmuş gibi o söylenir. Sonra Begleit semptoma geçilir. Böyle olunca bir böyle dağınık gibi oluyor. Yani sonuçta yanlış mı? Yanlış değil ama belirli bir yapının olmasına, belirli bir sırayla sunulması daha hoş bulunuyor. O yüzden yerlerini değiştirebilirsiniz. Yani her sırasında en gegefil ve Tamam. onunla Yani ilgili. burada bir şeye göre gitmeyelim. Anamneze göre gitmeyelim. Tam klinik bütünlüğü alalım. Evet, siz Yani sonra tahmin sonuçta etrafı. onun anamnezini aldınız. O size nasıl anlattıysa gibi değil. Ondan aldıklarınızı derleyip toplayıp o bariste sunuyorsunuz Tamam gibi. hocam. Yani tıpkı klinikteymiş gibi. Evet. Ve Ferdak diyagnozunun etrafında toparlayacağız. Evet. O Tamam. zaman daha şey olur, anlaşılır olur dinleyen kişi tarafından da. Hani derleyip toplayıp sunduğunuz Evet. için daha hoş oluyor olur. Teşekkür Hani bunu ederim. söyleyebilirim. İyi, Bir de önemli bir rakam. Vorstellung sırasında hani gayret gösteriyorsunuz artık hani fiillerin yerine dikkat etmeye ya da yardımcı fiilleri unutmamaya. Ama tabii ki yine de hatalar olabiliyor. Evet. O zaman Mesela bir hatam oluyor. yan cümleyi çok kullanıyorsunuz. Kullanmanızda sakınca yok. Kullanın da güzel oluyor. Ama hiç das'ı unutmayın o zaman. Mesela Sie berichtet diyorsunuz. Sonra Schmerzen'la ilgili bir şey tarif ediyorsunuz ama arada das yok. Das yok. Sie berichtet, dass die Schmerzen, bla bla bla bla, sonunda fiil. Hiçbir sorun yok o zaman. Ama das'ı söylemeyince bu sefer Olmuyor. Evet. olmuyor. Das'ı söylemeden de yapabilirsiniz ama o zaman fiili ikinci basamağa çekmeniz lazım. Evet. Sie berichtet, die Schmerzen sind, bla bla bla. Hani gramatik feilalar bunlar ama bir das'ı koymakla çözebilirsiniz yani orada. Das'ta evet öyle bir sıkıntı var. Evet, Sie berichtet, sind die Schmerzen, sind die Beschwerden. Öyle de gidilebilir. Ama Das'ta daha güzel. Siz onu çok güzel oturtmuşsunuz. Biz o Das'ı güzel bir otursak, Das'ı, Weil'ı, o bu müthiş olacak. Yani günlük yaşam da çok daha kolay yürüyecek. En büyük problemimiz o. Das, Weil, Ob. Sizin cümleniz hazır zaten DAS'ı yerleştirmek Evet. için. Bence Das. yapabilirsiniz. Evet. Yok, şeyde yapıyorum da. Evde yapıyorum da hocam. Sahnede yapamıyorum. Evet, elinize emeğinize sağlık. Her gün Teşekkür daha iyi ederim. oluyor inşallah. Sağ. Öyle. Tamamdır. İkinci İpek abla olması lazım galiba. Buyurun İpek abla. Ben de bugün kamerayı açmama hakkımı kullanabiliyor muyum? Sen bilirsin. Okey. Rice dedem gerçekten bana hep böyle toparlaması çok zor gelmiştir. Kağıt seslerini duymadınız. Küçük bir hasta zaten. Ben de psikiyatrik hastaları sevmiyorum diyormuşum. Ben senin. Ha. O nedenle oradayım diyorsun. Evet, nereden ne toplayacağım ben bunu ya? Of. Gerçekten can sıkıcı. Ama ben İlk şimdi her böyle... sırazını sunuyorsun. Sonra Bauch Schmerzen'ı soruyorsun. Sonra Enlie Beschwerden, Begleitsymptom, Vegetative Anamnese, Vita. Evet. Başlıklar belli. Hadi bakalım. Ne kadar basit söyledim değil mi? Kolaysa sen yap diyorsun şu an Ben ama yine de biliyorum. ekranı açayım. Ben şeyde kopya da çekemeyen bir insanım maalesef. Ben anlarım zaten. Ben kül yutmam. Olduğu Kopya kadar. Ay çeksen. ben şimdi bakamam da eminim oradaki cümleyi de. Ben yine anamnez bolgunumdan yapabildiğim kadarıyla yapayım. Deneyeyim yani. Bir de İpek abla, yani hocam şey var, yani bilmiyorum tüm vakalarım öyle mi de Reisdarm'ın diyor ki protokol başında Schiffrichterfehl erwähnt unnötige Infos. İşte Fernseh Schmerzen Evet. gibi değil mi? Yani Evet. o unnötigeler herhalde biraz kompleksleştiriyor şeyi. Sanki Aynen öyle. ettiği Çok şeyi. konuşuyor. Bir de kendisi de sunamıyor. Bir sürü beş verdesi var ya, psikosomatik beş verdesi bir sürü var. Sonuçta o hasta kendisi de bilmiyor ki hangisi önemli, hangisi değil. Tabii burada rol yaparken söylüyor da ben gerçek hastalar için söylüyorum. Yani psikiyatri hastaların neyin kendileri için önemli ya da yani kendileri için değil de karşı taraf için önemli olup olmadığını bilmiyorlar. Oradan söylüyor, oradan söylüyor, oradan söylüyor. O yüzden onları derleyip toparlamak zor oluyor. Ya o söylüyor, sen önemlisini çekeceksin. O söylüyor, sen önemlisini çekeceksin. Doğal olarak biraz zorluyor. Başlangıçtaki psikiyatri hastalarını hani sevmem bu anlamda dememin sebebi oydu. İşte çok fazla Hocam. şey söyleyip önemli Ya, olanları çekmek kolay olmuyor. hakikaten yani böyle hastaları yönetmek çok zor. Ya biz branş ne kadar kolay. Hasta çok canınızı sıktın bir tuşa atıyorsunuz kayboluyor bir daha gelmiyor. Hasta kaçırma yolu diyorsunuz. Ekrem hocam aslında bunda da kolay. Yani Sümeyra hocam daha iyi bilir de venlafaksin, efektörü veriyorsun düzeliyor. Başka hiçbir şey fayda etmiyor. Genel tecrübemle söyleyeyim de. Kısa bir nottu. Teşekkürler. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen, aber bevor würde ich Ihnen ein wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor. Frau Bergheim, Kaliumwert von 2,6 Millimol pro Liter. Dieser Wert ist deutlich erniedrigt und entspricht einer Hypokaliämie. Darf ich jetzt meinen Patienten vorstellen? Ja, natürlich, aber bevor Sie mir über Ihre Patienten vorstellen, möchte ich ein paar Fragen nach Hypokalämie stellen. Darf Ja, ich? gerne. Was ist die häufigste Ursache für Hypokalämie? Diuretikabnahme oder Diuretikeinnahme. Diuretika Einnahme, Erbrechen, Übelkeit, auch was kann Durchfall, nicht Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, ja. Okay. Ja, jetzt können Sie Ihre Patienten vorstellen. Es geht um Tobias Beckers. Er ist 42 Jahre alt, geboren am 1.2.1964. Er ist 1,61 Meter groß und wiegt 64 Kilo. Ja. Er kam zu uns wegen seit heute Morgen Herzrasen und enge Gefühl im Brust. Fragen nach Brustschmerzen und Atemnot berichtet er. Fragen nach Brustschmerzen und Atemnot ist unauffällig. Er berichtet auch seit 3 Tagen über Bauchschmerzen ohne Strahlung. Die Schmerzcharakter ist drückend und kolikartig. Ja, nachdem gestern er klagt über diese Schmerzen, nachdem diese Schmerzen besteht gestern Abend nach dem Tofu-Verzehr normalerweise hat er Unverträglichkeit gegen scharf essen. Erwähnt auch zu Hause viel Stress. Verstärkt Faktoren dieser Schmerzen ist postprandial. Lindernde Faktoren, ich habe leider das Fragen vergessen. Er klagt auch über vor 3 Monaten würde bei Ihnen eine ösophageal gastrodiödonoskopie von Hausarzt durchgeführt. O ne? Nicht eher klagt über, Er erwähnt. erwähnt das, erwähnt das vor 3 Monaten von Hausarzt ein Ösophagogastroduodenoskopie durchgeführt würde, sowie unauffällig. Nach dem Essen oder er berichtet auch seit gestern Durchfall, das Sach aus Breisch, wässrig, aber kein Blut. Und nach dem Tofu berichtet er auch Erbrechen, dann fühlt er sich besser. Begleitend sind Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, ja, und als vegetative Anamnese vegetativ anamnestisch ergaben sich Inappetenz, schmerzbedingte Insomnie und als Vorerkrankungen hat er Bluthochdruck seit 2 Tagen, Was ist Bluthochdruck? arterielle Hypertonie seit 2 Tagen, letzte Kontrolle war Seit 2 Tagen? Jahren. Hm, okay. Letzte Kontrolle war vor 2 Tagen und 71 zu 21 zu 70. Dagegen nimmt er Nebivolol 2,5 Milligramm und Amlodipin 2,5 Milligramm. In der Operativanamnese findet sich Tonsillektomie vor 5 Jahren. Bei der Allergienanamnese erwähnte er Erdnüsse Allergie. Es reagiert das darauf. Er reagiert darauf, Schweißausbrüche und Pruritus im Mund und Unverträglichkeit gegen Scharfessen und reagiert darauf Durchfall, Übelkeit. Und an der Noxen-Anamnese berichtete er über den Alkoholkonsum, 2 Gläser Wein am Abends, das ist zu viel. Drogen, Rauchen Konsum würden verneint. Sozialanamnestisch ist er Kommunikationsdesigner, verheiratet. Er hat auch eine Tochter, aber er erwähnt viel Stress zu Hause. Die Familien ergab Bluthochdruck und grüner Star beim Vater und Diabetes mellitus Typ 2 beim Mutter. Er ist voll geimpft und keine, ja. Aufgrund anamnestischen Angaben habe ich einen Verdacht auf Reiß-Magen-Darm-Syndrom, die Bauchschmerzen ohne Ausstrahlung, Durchfall ohne Blut und der fehlende Pathologie der fehlende pathologische Befund in der ÖGD oder özel gastroduodenoskopie for 3 Monaten Stress im Leben und manchmal im Arbeit, Alkoholkonsum sprechen dafür, Differential Diagnose kommen akute koroner Syndrom und akut Gastritis in Betracht. Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zuerst körperliche Untersuchung durchführen, sowie Vitalparameter aufwachen, Inspektion, Palpation, Perfusion Überwachen oder überprüfen. überprüfen. Oder überwachen, nicht aufwachen. Überwachen und etwas Inspektion, Palpation, Perküsion, Auskultation abhören natürlich und etwas Blut abnehmen. Außerdem wichtig ist EKG schreiben, um Herzkrankheit auszuschließen. Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, troponin I und Kardiyak Enzyme, kann ich sagen, Herzenzyme, Elektrolyt, Blutzucker, Nierenwerte und Leberwerte bestimmen lassen. Natürlich würde ich auch Ultraschall durchführen. Echo meine ich, Entschuldigung. Und anschließend werde ich das Ergebnis der ÖGD erfragen und ein psychiatrisches Konsil anfordern. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, wäre ich eine ambulante Therapie sinnvoll, aber zunächst würde ich gerne natürlich würde ich den Patienten symptomatische Behandlung planen, also Flüssigkeitszufuhr, Analgetika, Antiemetika und gegebenenfalls Protonpumpehemmer und Antacita geben. Außer der medikamentösen Therapie empfehle ich Alkoholkarenz und regelmäßige körperliche Bewegung, beziehungsweise Gymnastik oder andere soziale Verein oder so mitteilen. Ja, das war alles. Okay, vielen Dank. Das ist eine gute Versuch. Gute Versuchung, ja. Danke. Und gayet güzel sundum bence şeyleri de, yapıyı, kap beşverdeyi. Yani hasta sunumu gayet iyiydi. Bence bir sıkıntı yok ciddi ölçüde. Eline emeğine sağlık. Son kısımları da hani Zuweiteren Abklärung und Therapie kısmında konuşuruz. Şimdi bu hastanın soruları ile ilgili, yani Reizdarm sendromu soruları ile ilgili. Yani bu hasta genel olarak Herzrasen ve Engelgüfür şikayetiyle geliyor. Benim anladığım kadarıyla hani protokolden ve erfarunglardan. Ve yoğun kaygılı bir şekilde geliyor. İşte zaten hemen direkt soruyor ya niye bu Herzrasen var falan filan diye. Burada ilk hani bununla ilgilenmek ve birkaç bununla ilgili soru sormak önemli. Der das tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. İşte tabii ne söylediğine göre soracağınız ilk soru değişebilir ama seit wann haben Sie Herzrasen? Ist das Herzrasen dauerhafter oder kommt es in Attacken, hani Atak olup olmadığına göre, wie lange dauert eine Attacke gibi. Sonra haben Sie dabei Brustschmerzen, Luftnot, hani bunları sorabilirsiniz. Bakın 3-4 soru soruyorsunuz bununla ilgili. O semptomla ilgilenmiş oluyorsunuz. Ondan sonra da gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten, zum Beispiel andere Schmerzen, hani Brust Schmerzen'i sordunuz ya, andere Schmerzen gibi geçiş yapabilirsiniz. Diğer Beschwerden diye zaten kendisi de söyleyebilir belki. İşte Brust Schmerzen'im yok ama Bauch Schmerzen'im var diyebilir. Ondan sonra klasik Schmerzen anamnezini yapıyorsunuz. Yani Bauch Schmerzen'im var diyor. Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Tam yeri belirliyorsunuz. İşte Oberbauch diyor mesela. Ganz'ın da diyebilir Reizdarm sendromda. Ama bu hasta oba diyor genelde. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel haben Sie sich vielleicht eines besonders gegessen oder haben Sie am Bauch verletzt gibi Auslöser tanımlıyorsunuz birkaç tane. Orada zaten tofu meselesi ortaya çıkıyor. Yani hem eşinin onu zorlaması, işte onların tartışmaları, şunlar bunlar size burada işaret etmiş oluyor. Yani eşi zorladığı için oraya gidiyor. Aslında Sharpest Essen yiyemiyor, o ona dokunuyor ama ona rağmen gidiyor falan. Burada mesele ortaya çıkmış oluyor. Hani mesela ben gastroenteritisi diferansiyel diyagnoz olarak söylemeyi tercih ediyordum bu hasta işte bir yemek yedikten sonra ortaya çıkan bir durum olduğu için. O yüzden burada şeyi sorabilirsiniz. Yani eşiyle birlikte gittim yedim diyor ya. İşte hat ihre Frau auch Tofu gegessen? Hat sie gleiche Beschwerden gibi hani burada sorabilirsiniz. O da tofu mu yedi? O da aynı şikayetlere sahip mi? Eğer gastroenteritis hani şey olarak düşünecekseniz, düşünmüyorsanız da sorabilirsiniz ama hani zaman açısından sormayabilirsiniz. Bunu hani sorabilirsiniz. Sonra könezede Schmerzen genel beschreiben, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher diye Symptome? Tabii bu yıllardır bunu var. O zaman waren Sie deswegen beim Hausarzt? Bundan dolayı Hausarzt'ta mısınız? Burada da şey ortaya çıkıyor. İşte o özofagus sonucu ortaya çıkıyor. Sorabilirsiniz. Haben Sie die Ergebnisse dabei? Ya yanımda değil işte çok önemli miydi falan filan gibi söyleyebilirim. Machen Sie sich keine Sorge, ich werde mit Ihrem Hausarzt Verbindung setzen. Hani diyebilirsiniz işte onu rahatlatmak için. Zaten önemli yani onun sonucunu öğreniyor olmak için de. Yani bir befunda yok ama diyor ama işte yanında olup olmadığını somut olarak görmek de önemli. Sonra gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, o da gibt es etwas, das die Schmerzen lindert. Hani gibi bunları sorabilirsiniz. Bakın ne yaptım? Tamamen Schmerz anamnezini ayrıntılı bir şekilde aldım. Ama hastanın şikayetlerine göre sorduğum soru özelinde bazen derinleşebiliyor, değil mi? Auslöser'i soruyorum. İşte eşiyle birlikte yediğini söyleyince gastroenterite yönelik birkaç soru soruyorum. İşte yıllardır var deyince Hazars'ı soruyorum. İşte sonuç şunu yaptı deyince onunla ilgili bir şey soruyorum. Yani hastanın söylediği her şeyle ilgilenmiş oluyorum aslında. Sonra bu gastrointestinal sistemle ilgili olduğunu anladım. Ne yapıyorum? Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang, Wasserlassen bunları soruyorum ve bunlarla ilgili şikayetleri varsa bunları ayrıntılandırıyorum. İşte ne diyor? Vomitus'tan sonra şikayetlerim azalıyor diyor. Ha, haben Sie schon Erbrechen? Ya da Sie haben schon Erbrechen diyebilirsiniz. Çünkü vomitus olduğunu bir kere söylemiş oldu, değil mi? Wie oft haben Sie Erbrechen? Wie sah das Erbrechen aus? Hani bunları sorabilirsiniz. Gibt es Probleme beim Stuhlgang? Sonra işte Durchfall var diyor. Seit wann haben Sie Durchfall? Wie oft müssen Sie auf die Toilette gehen? Welche Konsistenz und Farbe hat der Stuhl gibi. Ne yapıyorsunuz? Bakın hep soruları derinleştiriyorsunuz burada. Sonra vegetative anamneze geçiyorsunuz. Burada zaten işte işte Fieber, Stuhlfroh, Nachschweiß, Kaiserschweiß, Schweißausbrüche soydunuz, Inapatenz, Gewichtveränderungen, Schlafstörungen bunları sordunuz. Herzrasen'a geldiği için hani ben Brust Schmerzen, Lymphnode onları başta sormayı tercih ediyordum. Unuttuğunuz ciddi bir sorun değil. Burada sorabilirsiniz yine vegetative anamnezede. Sonra da gastrointestinal sistemle ilgili olan sorular onları zaten HAP5'lerde de sormuştum. Böylece vegetative anamnezi de tamamlamış oldunuz. Ondan sonra işte sırasıyla diğer başlıklar hani soruluyor. Alerji öyküsünde zaten her zaman alerji sormak yanında unverträglichkeit'i kaydı da hani ben hep sormaya çalışıyordum yani hani bu hastaya spesifik değil tüm hastalarda haben sie alergi gegen haben sie alergi gegen işte bestimmte Medikamente o da Nahrungsmittel o da polen, Hausstaub gibi ben böyle örneklendiriyordum. Und vertragen Sie alle Nahrungsmittel mit Gluten, Fructose oder Laktoz gibi soruyordum unverträglichkeiti bilmek açısından. Hani bu hastada Scharfes Essen'e karşı bir unverträglichkeit olduğu için aslında bu da Reizheim sendromu işaret eden bir şey. Belirli yemek yiyeceklerden sonra hani ağrısının oluyor olması gibi. Hani burada o da belki önemli olabilir. O yüzden unverträglichkeit sorulabilir. Sorular genel olarak böyle. Ya da stres dedim ya ben hep sosyal anamnezde o öncesinde çok ifade etmiyorsa bunun üzerine çok konuşmuyorsa konuşmamış oluyorsak sosyal anamnez işte hep sorarım yani haben Sie stres bei der Arbeit oder im Privatleben diye sorarım ama bu hasta zaten kendisi stresli olduğu için bir sürü noktada o stresini açıklıyor oluyor. Hani açıkladıktan sonra ekstra bir daha sormaya gerek yok. Hastanın kendisinin ifade ettiği hiçbir şey bir daha sormaya gerek yok. Onun dışında sorular böyle. Şimdi reaksiyonlar anlamında tabii bu hasta çok stresli geliyor. O yüzden baştan rahatlatmak önemli hastayı. Nasıl rahatlatmak önemli? Zaten kendisi diyor ya hemen ben genelde hastayı rahatlatmak için yani her birinde ya das tut mir leid, dass sie so beschwerden haben deyip başlıyordum. Onlar şikayetlerini söyledikten sonra. Sonra bu her sırazın nereden geliyor diye soruyor. Ja, ich verstehe Ihre Angst, aber momentan ist das so früh etwas zu sagen, aber machen Sie sich keine Sorge, wir werden heute die Ursache ich Ihre Beschwerden finden. Gibi. Bauch Schmerzen 3 gündür var. Onun için bize geliyor ama en nihe Beschwerdenleri sein Jahren var. Yani 10 yıldır var. Ferhat Hocam aşağıya soru yazmış. Bu onun cevabı. Her sırazın dediğinde ona işte nereden geliyor bu her sırazın dediğinde hani bu şekilde yanıt veriyordum. Çünkü zaten daha başka hiçbir şey söylememiş oluyor. Bir her sırazın var, bir Engegefühl'üm var diyor. Sen daha hiç soru sormadan devamında direkt bunu söylediği için. Ja, ich verstehe Ihre Angst, aber das ist so früh etwas zu sagen, aber machen Sie sich keine Sorge, ich werde heute die Ursache Ihrer Beschwerden herausfinden oder finden. Yani bugün sizin şikayetinizin sebebini hani buluyor olacağız gibi diyordum. Sonra mesela işte başka ne olabilir bu hastada? Auslöser'e sorduğunuzda eşinin zorlamasını falan filan söylüyor ya. Hani orada yüzünüzdeki ifadeler önemli olabilir hani stresini anlamak için. Ja, das ist belastend für Sie gibi bir şey söylenebilir ya da yüzünüzdeki o ifadeyle hani onu anladığınızı hani belli edebilirsiniz. Onun dışında başka işte sürekli bu erblich mi yok işte Grüneşter var erblich mi arteriyel hipertoni var işte erblich mi bunları soruyor ya da Hüner algı var hani bunlar erblich mi bunları soruyor. Erblich olan sorularda hani klasik bunların her birini bence bir anda sormaz. Her seferinde her oynadığında farklı birini soruyordur muhtemelen diye düşünüyorum. O yüzden das ist nicht unbedingt es gibt auch viele verschiedene Ursache diyebilirsiniz yani kesin hani tam olarak erblich değil, evet yani erblich ama tam olarak değil. Aynı zamanda farklı sebepler de var. Ama Hüner algı için ya yeah, das ist nicht erblich, das entsteht durch den Druck. Sie können einfach bequeme Schuhe vermeiden gibi hani söyleyebilirsiniz buradaki reaksiyonlara yönelik. Başka ne vardı Çetin Hocam? Başka da şey, neyse Grünerschütter'i söyledik. Schülück Specht'i söylediniz. Ha, Schülück Specht'le ilgili ben hep şöyle yapıyordum. Onu burada söylemedim de şeyde Ekrem abiye sorarken şey yapmıştık. Ben öyle miyim diyor. Daha alkol miktarını bana söylemeden sorduysa wie viel trinken Sie alkohol diye mesela soruyordu. O miktarını söylediğinde de ya siz sizin şuluk şipek demiyordum tabii ki. Şöyle diyordum. Yani aus medizinischer Sicht ist der tägliche Alkoholkonsum so viel. Und der Alkoholkonsum kann die Ursache ihrer Beschwerden sein. Haben Sie versucht mit Alkol aufzuhören? Yani normal o alkol miktarı fazla olanlarda yaptığım reaksiyonu yapıyordum. Hani çünkü işte sizin şuluk şipekt falan demek hoş şeyler değil yani. Ama işte alkol miktarının fazla olduğunu, bunun beşverdeleriyle ilişkili olabileceğini bu zamana kadar denedi mi? O tarafa çekiyordum yani hani yaparken böyle söylemeye çalışıyordum. Şuluk şipek ne demek ne? Ya natürlich, ich weiß, das bedeutet so viel alkohol konsüm. Fazla alkol tüketmek gibi. Alkoholika demeyi tercih etmiyordum yani. Biraz o bana şey geliyordu, hastaya direkt söylemek kaba geliyordu. Hocam bir de Magen Spiegelung'un Wiederholung yapılıp yapılmaması veya orada bir şeylerin überzeugen edilip edilmediğini soruyordu. İşte verdin sie die Magen Spiegelung Wiederholen. O da denken Sie, dass damals etwas überzeugen wurde diye. Onu geçtim. Bir de şey Sport Treiben'ın yani Stadt Sport yerine ilaç almanın geçip geçmediğini İki tane reaksiyonda vakit şey olduğu için söylemedim. Ya ÖGD'nin tekrar yapılması ile ilgili ben orada şöyle söylüyordum. Ya ich gehe nicht davon aus, dass ihre Haus etwas übersehen hat, aber ich werde natürlich mit ihrem Hausarzt verbinden setzen und mehr so erfahren. Danach können wir entscheiden, ob wir eine neue Ösophagogastroduodenoskopie brauchen. Yani ben hani doktorunuzun bir şeylerin görmezden geldiğini ya da kaçırdığını düşünmüyorum. Ama tabii ki ben önce doktorunuzla irtibata geçeceğim daha fazla öğrenmek için, sonuçla ilgili daha fazla öğrenmek için. Sonrasında karar vereceğiz tekrardan gerek olup olmadığına gibi böyle diyordum. İlacın yerine geçme meselesi orada ben ya şey das Medikament ist nicht ist keine Ersatz für den Sport. Bitte nehmen Sie keine Medikament ohne Ärztlichen Rat ein. Yani Medikament spor için Ersatz terapi değil. Bitte nehmen Sie keine doppelte Medikament ohne Ärztlichen Rat ein. Das kann gefährlich sein, weil das Medikament viele Nebenwirkungen haben kann. Gibi böyle söylüyordum. Yani medikament hiçbir zaman spor için ersatz değil. Lütfen kesinlikle doktor önerisi olmadan iki tane ilaç yani doppelte doz almayın. Çünkü tehlikeli olabilir. Medikamentin bir sürü yan etkisi olabilir. Böyle diyordum. Öyle. Reaksiyonlar da böyleydi. Sonra ben bunu sunarken nasıl sunuyordum? Er stellt sich bei uns wegen heute Morgen aufgetretene Herzrasen und Engegefühl vor. Laut Angaben des Patienten ist das Herzrasen plötzlich attackartige aufgetreten und der Attacke hat ungefähr 15 Minuten angedauert. Er berichtet, dass er auf seit 3 Tagen bestehende Oberbauchschmerzen hat. Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen nach Verzehr von Tofu plötzlich aufgetreten. Er berichtet, dass die Schmerzen nicht ausstrahlen. Die Schmerzen sind dumpf, kolikartig, persistierend, progredient. Die Schmerz Intensität liegt bei 3 von 10 auf der Schmerzskala. Die Schmerzen verstärkt sich bei Bewegung, während sie sich nach Erbrechen bessern. Darüber hinaus erwähnt er, dass er seit 10 Jahren ähnliche Beschwerden hat. Deswegen war er vor 3 Monaten beim Hausarzt. Damals wurde bei ihm eine Ösophagogastroduodenoskopie durchgeführt, aber ohne pathologische Befunde. Begleitet klagt er über Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Daha neyi varsa bunları söylüyordum. Sonra da vegetatif anamneziye ve devamına böyle. Yani bu kısmı sundum çünkü hani nasıl sunacağımızı bilemiyoruz ya da böyle birçok karışık oluyor diyorsunuz ya, benim için de öyleydi. Ben kendim böyle bir sistematik oluşturmuştum. Yani ilk her tarazına geliyorsa onunla ilgili şeyleri söylerim. Sonra Bauch-Schmerz'ını söylerim. Sonra işte enleye beş verdim. Doktor meselesi, Begleit semptomu söylerim. Böyle sunarım diyordum. Böyleydi zihnimdeki şey. Sonra Zu weiteren Abklärung werde ich zu Erstkörperuntersuchung vornehmen, die Vitalparameter überprüfen, Blutfluss das Labor abnehmen, natürlich werde ich ein EKG schreiben. Im Labor werde ich Blutbild, Entzündungsparameter wie C-reaktiv Protein, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytewerte. Ben differansiyel diagnoz olarak gastroenteriti ve akut pankreatitisi söylediğim için lipaz, amilaz, Bechtel-Mendelssohn, als aparatif werde ich Bauch ultraschall, abdomen ultraschall, Stuhldiagnostik, ja, bestimmen lassen. Ich werde einen Konsul in der Abteilung für Gastroenterologie und Psychiatrie anfordern, diyordum. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich die Patienten ambulant behandeln. Die Patienten sollte symptomatische Behandlung als symptomatische Behandlung wie Analgetika, Spasmolytika, Antiemetika, gegebenenfalls Protonpompehemmer erhalten. Lebensstilveränderung spielt hier eine große Rolle. Zum Beispiel şu an Übergewicht mi dediğimi de hatırlamıyorum ama işte Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung, regelmäßige Sport zu treiben, Alkoholkarenz wird empfohlen. Böyle diyordum. Konsülü isterseniz Zu weiteren Abklärung'da söyleyebilirsiniz, isterseniz terapi kısmında söyleyebilirsiniz. Böyle sunuyordum, böyle yapıyordum. Hocam, bu hastada şeyi sormak istiyorum. Özellikle benim en çok zorlandığım bunda ferdah diagnoz, hastayı ifade etme şekli. Mesela ben burada sınavda hastaya direkt İhabe aynen ferdah tavuf Reisdarm sindrom diyebilir miyim hastaya? Ben onu Magen-Darm Enfindikat diye ifade etmeye çalıştım ama. Ya öyle de denilebilir. Hani daha şey de olabilir, hoş da olabilir belki ama ben Reizung huzursuzluk demek. Tamam, Yani Des tarih ya İres Darms diyordum. Darms. Reizung, İres Darms und İres Magens olabilir. Yani Tamam hocam. Ya, ben o... öyle diyordum. Nasıl? Reizung onlar için uzak bir terim değil yani, hani Tamam. sizin huzursuzluğu, darmınızın huzursuzluğu da Magens'ın huzursuzluğu gibi. Böyle söylüyordum. Reizung, Des, Magen und Darms diyebilir o zaman. Evet. Şimdi normalde Reisdarm sendrom bir ayırıcı tanı. Yani her şeyi dışladıktan sonra koyabileceğiniz bir tanı. O yüzden bana çok saçma geliyor acilde Reisdarm sendrom tanısı koyuyor olmak. Ama maalesef hani vakalar öyle. Hemen hemen her yerde de var. Muhtemelen hani Çok sık olduğu için insanların aklında olsun diye böyle vakalar var. Hani burada Reisdarm sendromu bize düşündüren en temel faktör ne? 3 ay önce özofagus gastroduodenoskopi kabı yapılıyor ve bir patolojik befun da yok. 10 yıldır bir şikayeti var, stresi var falan filan. Hani bu düşündürüyor. Nasıl Reisdarm sendromu düşündün? Bu ayırıcı tanı, hiçbir tetkikte yapmadın falan filan olursa hani buradan cevap verilebilir. Yani 3 ay önce bu var ama patolojik befun da yok. Şeyde gastroenterolojide 3 ay hani hospitasyon yaptığım için çok şahit oldum. Acayip kullanıyorlar bu tanıyı, böyle tepe tepe kullanıyorlar. Yani şeyle Duchenne'le gelen tüm hasta hani ilk 2 gün bir şekilde izole oluyor. Viral mi bakteriyel mi falan diye mutlaka izole oluyor her hasta. Peptik şikayet, böyle stres var şikayetleri varsa, işte bu hastalar hep böyle tipik işte leydik, erkek ya da kadın, işte yani böyle psikiyatrik problemleri de varsa hepsine yapıştırıyorlar. Yani akut gastroenteritis yerine hepsine Reisdarm deyip çıkıyorlar. Yani çok var serviste. Muhtemelen çok kullanıldı ve çok tercih edildiği için hani acilde de gelen hasta için hani düşünülmesi ön planda diye belirtiyorlar ama normalde bir ayırıcı tanı olduğu için aslında birçok şey yapıldıktan sonra hani konulması gereken bir şey. İşte burada en önemli olan şey özofagogastroduodenoskopisinin gastrodöğüt olması ve patolojik befundesinin olmaması. Tabii yaşamındaki stres ve görüşme boyunca o stresini sürekli dile getiriyor olması. Bir de hocam son olarak şey sormak istiyorum. Mesela ben burada diferansiyel diagnozda tanıya 2'yi düşürmekte zorlandım. Yani ciddi bir çelişki. Bu hastanın Duchenne'i var ama ben gastroenteritis demedim. Öteki taraftan bu burus çim ersini var. Yani gastroözofajiyel reflü demem gerekiyor. Ya öteki taraftan babasında MI öyküsü var. Bir akut koroner sendromu koymak gerekiyor. Her Bu rahatsızlık için zorlandım. onlarca diferansiyel diagnoza seçebilirsiniz. Şey yapma, iki tanesini seç ve ona odaklanıyor ol. Yoksa bir sürü olabilir. Benim için dediğim gibi ben akut pankreatitisle gastroenteritis seçiyordum. Akut pankreatitis niye seçiyordum? O baba şımartısını var. O yüzden akut pankreatitis diyordum. Bir de akut pankreatitisi hani bildiğimi düşünüyordum. Bir soru gelirse yanıt verebilirim diye. İşte ben kursu onun sunumunu yapmıştım. O yüzden onun işte gelebilecek sorularını az çok daha iyi cevap verebilirim diye düşünüyordum. İşte gastroenteritis niye diyordum? Yemek yedikten sonra ortaya çıkmış. Durfali de var, Erbrihan'ı da var 3 gündür. O yüzden gastroenteritis tercih ediyordum. Ama ulkus ventriküli de diyebilirsin buna. Gastroözofageal reflü kronkayt da diyebilirsin. İşte akut koroner sendrom da diyebilirsin. Sonuçta her birine diyebileceğin, açıklama yapabileceğin bir şeyi var yani. Önemli olan onu nasıl temellendirdiğin, sana bunu niye düşündün dediklerinde ne cevap verdiğin. Bir şey seç, bunu sorarlarsa şundan derim. Tamam. Bunun için şunu yaparım. Hani önemli olan bunu temellendirebilmek. Ben kapsamlı yeterli pankreatit deyince. Başka herhangi bir sorusu olan ya da katkısı olan var mı? Yok. Tamamdır.